A Day in the Life of Sid Nathan. Und wenn Sie jetzt sagen, wer ist das denn? Dann haben Sie wahrscheinlich recht. Wenige Menschen werden ihn hier in der Bundesrepublik Deutschland kennen. In einer Stunde wissen Sie mehr. Am Mikrofon Frank Laufmerk. Kein Mensch, nicht mal ein Elch heißt so, aber Bull Moose ist ein Elchbulle und das war der Spitzname von Herrn Jackson. Richtig hieß er Benjamin Clarence Jackson, 1919 wurde er geboren, irgendwo im Bundesstaat New York in Buffalo, aufgewachsen in Cleveland, Ohio und davon hat er ja hier gerade gesungen. Er war einer der ersten ganz großen Stars des Rhythm and Blues. Schon 1943 wurde er Mitglied in der Band von Lucky Millinder und 1946 gründete er seine erste eigene Band und hatte seine ersten Hits. Und das war einer kleinen Plattenfirma, die King Records hieß. Und um King Records geht es heute hier in dieser Sendung. Bull Moose Jackson passte so ein bisschen in die Nachkriegszeit. Man war so ein bisschen glücklich, ein bisschen fröhlich und ein bisschen schlüpfrig. Und Bull Moose machte solche Platten, die heute als Nasty Records, als ein bisschen schmutzige Platten verkauft werden. Er hatte immer so kleine Anspielungen in seinen Platten drin. Einer seiner großen Hits hieß Big Ten Inch Record. Und er sagte dann, ich habe einen 10-Inch großen Plattenständer oder sonst irgendwas. Jedenfalls, er meinte im Anfang bestimmt erstmal nicht die Platte. Big 10-Inch Record. Hier mit Bull Moose Jackson. Got me the strangest woman. Believe me, this chick's no cinch. But I really get her going when I take out my big 10-inch record of the band that plays the blues. The band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. Thank you. her, I gave her a little pinch. But she said, now stop that jiving and get out that big 10-inch record of the band that played the blues. Well, the band that played the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. I cover her with kisses when we're in a lover's clinch. And when she gets all excited, she begs for my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves that big 10-inch record of her favorite blues. Smoking and liquor just makes her flinch. Seems she just goes for nothing except my big 10-inch record of the band that plays the blues. Well, the band that plays the blues. She just loves my big 10-inch record of her favorite blues. I first laid eyes on you. I guess you knew it from the start. From the day you took my heart, you're the one girl I'll always admire. Darling, you're my guiding star. I must be wherever you are. You set my I do. Zweideutiges dran, das war ganz klar. Ich liebe dich, ja, ich liebe dich wirklich. Im Jahr 1947 war das ein Platz 24 in der Pop-Hit-Parade. Und das war 1947 was ganz Besonderes, denn schwarze Musik in der Pop-Hit-Parade? Eigentlich nicht so. Nein, die Weißen kauften ja vorwiegend Platten und die Weißen kauften vorwiegend weiße Platten. Oder zumindest Platten von weißen Sängern. Aber da drehte sich was so im Jahre 1946, 47, 48. Und nur mit Rhythm and Blues hätte man damals auch nicht existieren können. Und die Plattenfirma King Records hat auch erst mit einer ganz anderen Musik begonnen, nämlich mit Hillbilly Music. Das war das, was Sid Nathan damals gesehen hat. Die Leute wollen Hillbilly Music hören, besonders da, wo er wohnte, eben in Cincinnati, Ohio. Und er traf auf einen gewissen Merle Travis, Jahrgang 1970, Country-Star, Songschreiber, Gitarrist. Und er begann schon in den 30er Jahren in diversen Gruppen. Und irgendwann hat er gesagt, komm, jetzt gehen wir zu einer Plattenfirma, die King Records heißt. Und bei denen machen wir mal erste Plattenaufnahmen als Browns Ferry 4 oder eben schließlich auch als Solist. Er war dann schließlich derjenige, der diesen berühmten Song geschrieben hat, Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Erst dachte man, das sei ein Lied, in dem das Rauchen propagiert wird. Umgekehrt, er sagt ja, bis du dann tot bist, endlich. Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. Tex Williams war derjenige, der damit einen Hit hatte. Und noch ein Song, den Merle Travis geschrieben hat, nicht für King Records, sondern eben für Capitol Records später. Das war die Nummer 16 Tons. Das war ein Welterfolg, eine Nummer 1 in den USA, ein Platz 1 auch in Großbritannien. Und in deutschen Versionen war das auch hier bei uns erfolgreich. Merle Travis war also auch einer von den Künstlern, der damals Mitte der 40er Jahre bei King Records begonnen hat. Und hier ist so ein Titel, wie er ihn damals aufgenommen hat in jenen Tagen. Merle Travis mit Cincinnati Lou. I got a gal called Cincinnati Lou. I don't know nothing that she won't do. She can drink more beer than a 2-ton truck can haul. She's the belle of the ball, Cincinnati Lou. She's got a way of rolling them eyes, makes me think about a paradise. And I don't mean heaven, just a plain old paradise. She can roll them nice, Cincinnati Lou. See my Lou, they holler, oh my oh. She put the O in Ohio. She put the sin in Cincinnati too. I'm a-telling you, Cincinnati Lou. Well, she makes the roosters crow for day. She made Grandpa throw his cane away. She can make an ant eat a great big bale of hay. She's just that way, Cincinnati Lou. With the north or the south or the east or west, if you've been around and seen all the rest, you're gonna say Cincinnati Lou's the best. Whenever you confess, Cincinnati Lou. In Cincinnati traf also Merle auf Sid Nathan, geboren am 27. April des Jahres 1904 in Cincinnati. Der schickte sich gerade an, eine eigene Plattenfirma zu gründen. Sid war kein bequemer Mensch, muss man sagen. Er war jemand, der sehr herrisch war, der auch dann gesagt hatte, ich bin der Chef hier von diesem Ding, ich bin verantwortlich dafür. Und dann muss das auch so laufen, wie ich das gerne möchte. Also es gibt keine Diskussion hier. Wir sind hier keine Basisdemokratie, sondern ich sage, wo es lang geht und damit war es da. Darum hatte er den Spitznamen der kleine Cäsar. Das war ihm auch ziemlich wurscht. Er hatte schon seit jüngster oder kleinster Kindheit, wenn man so möchte, Probleme gesundheitlicher Art. Asthma hatte er. Und außerdem konnte er extrem schlecht sehen. Bilder von Sid zeigen ihn immer mit einer Brille, die Gläser hatte, wie diese alte, schöne Coca-Cola-Flasche ganz tief unten. Bevor Sid auf die Idee kam, eine Plattenfirma zu gründen, hatte er als Grundstücksmakler gearbeitet, in einem Vergnügungspark gejobbt, in einem Pfandladen gearbeitet, in einer Pfandleihe, wenn man möchte, und Juwelierladen geschafft. Mitte der 30er Jahre eröffnete er mit seiner Schwester und deren Mann einen Radio- und Fotoladen, der nicht richtig lief. Er verließ Cincinnati und zog nach Florida, um dort mit seinem Bruder einen Laden zu öffnen, der Filme entwickelte. Nebenher interessierte er sich allerdings für Musik und spielte Schlagzeug in einer Band. memory. Or just another lovely song that's in my heart to linger on. Your lips are so tender, your heart is beating fast, and you willingly surrender. Tell me, darling, will it last tomorrow night? Will you be with me when the moon is bright? Tomorrow night, will you say those lovely things you said tonight? In den frühen 40er Jahren jedenfalls zog Sid Nathan zurück nach Cincinnati und eröffnete Sid's Record Shop. Hauptsächlich verkaufte er gebrauchte Platten, die aus den Musikboxen stammten. 1943 gründete er King Records. Das hielt allerdings nur kurz durch, denn irgendwie lief das auf eine Platte hinaus und dann musste er sich von seiner Familie Geld leihen und nachdem er das Geld dann hatte, startete er King Records erneut und kümmerte sich nun erst einmal vorwiegend um Hillbilly Music. Seine ersten Platten ließ er in Louisville, Kentucky, in einem Presswerk herstellen, in dem Menschen arbeiteten, die sehbehindert oder gar blind waren. Die Qualität war sehr schlecht. Sid bemerkte auf seine typische Art und Weise, die kann man nur Leuten vorspielen, die taub sind. Auch Walter Fuchs, der King of Country und jemand, der sich für die Person Sid Nathan auch in seinen Büchern interessiert hat, sagte, dass die ersten Pressungen unter aller Kanone waren. Allerdings heute gesuchte Raritäten. Hier ist die Nummer Filipino Baby. Cowboy Coppers hat das Ding aufgenommen im Sommer des Jahres 1945. Und danach kommt der Hillbilly Boogie mit den Delmore Brothers, aufgenommen im März des Jahres 1946. When the warship left Manila, sailing proudly o'er the sea, deep blue sea, all the sailors' hearts were filled with fond regret. Looking backward to this island where they'd spent those happy hours, making love to every pretty girl they met. When up stepped a little sailor with his bright eyes all aglow, said, take a look at my gal's photograph. Then the sailors gathered round him just to look upon her face, smiling face. And he said, I love my dark face Filipino. She's my Filipino baby, she's my treasure and my pet, loving pet. Her teeth are bright and pearly and her hair is black as jet. Oh, her lips are sweet as honey and her heart is pure, I know, yes I know. And he said, I love my dark face Filipino. That night there was a wedding while the ship crew gathered round all around. And he wed his little dark face Filipino. She's my Filipino baby, she's my treasure and my pet, loving pet, you bet. Her teeth are bright and pearly and her hair is black as jet. Oh, her lips are sweet as honey, and her heart is pure, I know, yes, I know, pure as snow. And he said, I love my dark-faced Filipino. He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar. He plays the hillbilly boogie in a low-down way. And he can play the boogie, play it for me in the old days. Well, play one now. Yeah. Listen, all you fellas, if your gal's kinda cold, she don't want your lovin' and she thinks you're too bold, make for a honky-tonk, go there tonight, play the hillbilly boogie, then you do all right. She likes the hillbilly boogie, oh, yeah, and to go down the way. She likes the hillbilly boogie, play for every day. So, das war der Hillbilly Boogie, der da gelaufen ist. Und jetzt wollte ich was spielen von Dave Bartholomew und King Records. Und zwar einen Titel, mit dem er schon sehr, sehr früh gekommen ist und der dann viel, viel später durch einen gewissen Chuck Berry in die Hitparaden kam. Das Ding heißt My Ding-a-Ling. Könnte man ja auch als Nasty bezeichnen, dieses Lied. Es ging allerdings auch als Kinderlied durch, dieses My Dingeling. Ich spiele mit meinem Dingeling. Jeder hat das Recht, mit seinem Dingeling zu spielen und er hat auch das Recht, es so zu nennen, wie er es gerne möchte. Damals, so in den 40er Jahren, fuhren die Eigner von Plattenfirmen noch selber im Auto rum, von Stadt zu Stadt. Regional operierten sie in der Regel und verkauften ihre neuesten Platten. Und Sid sagte zu den Jahren 1945, 46, ich bemerkte, wie sich der Geschmack der Teenager änderte. Warum sollten wir also in irgendeine Stadt fahren und dort nur unsere Hillbilly-Platten anbieten, wenn wir auch andere Geschmacksrichtungen bedienen können? Also entschloss ich mich, sagte er, den aufkommenden Race Market, den Rassenmarkt, zu bedienen. Race Market war also nichts anderes als die Musik für die Schwarzen, also Rhythm and Blues. Und Er war es satt, von schlechten Pressungen und miesen Vertretern abhängig zu sein. Also machte er alles selbst. Schon 1944 hatte er an der Brewster Avenue 1540 in Cincinnati King Records etabliert. Und da war jetzt auch das Presswerk, der Vertrieb, das Aufnahmestudio und alles, was man als King Records brauchte. Und für die schwarze Musik gründete er mit Queen Records ein eigenes Label, das allerdings schon nach kurzer Zeit wieder zumachte und alles wurde integriert zu King Records. Eine Aufnahme, die damals recht populär war, Instrumentaltitel von Earl Bostick, der hieß Flamingo. Nathan hat irgendwann gemerkt, dass er mit der schwarzen Musik mehr verdienen konnte als mit Hillbilly oder Country Music und hat sich mehr darauf konzentriert. Und wenn man heute nochmal nachschaut, wer von den Künstlern, die bei King Records waren, gehörte denn zu den großen Plattenverkäufern jener Tage, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre? Dann der eben schon angesprochene Bull Moose Jackson, dann Lucky Millinder, Tiny Bradshaw war erfolgreich, Earl Bostick, den ich hier gerade spielte, Eddie Cleanhead Vinson, dann Wynonna Harris, die Dominos, Little Willie John, Bill Doggett und Hank Ballard und die Midnighters. Der hatte einen Song, der hieß Work With Me Annie. Work With Me Annie erschien im Jahr 1954 und war eine Nummer 1 in der Rhythm and Blues Hitparade und Platz 22 wieder in der Pop-Hitparade. Und da merkte man eben schon, dass man 1954 auch schon, naja, Nasty Records in die weißen Hitparaden unterbringen könnten. Work With Me Annie, was Annie mit ihm arbeiten soll, naja, das kann man sich so irgendwo gut vorstellen. Hier ist dieser Titel von Hank Ballard, Work With Me Annie. So good, so good, so good, so good. And if Folgeplatten von Work With Me Annie hieß Annie Had a Baby. Da wissen wir, was die beiden so zusammengearbeitet haben. Sie haben eingeschaltet Popstop, das Musikradio. Diese Platte hier war 1956 an Platz 2 in der amerikanischen Single-Hit-Parade. Honky Tonk Part 1 mit Bill Doggett. Wunderschöne Instrumentalaufnahme. Der Tag im Leben des Sidney Nathan erlebte er eigentlich gar nicht mehr. Oder nicht eigentlich, sondern er erlebte ihn nicht mehr. Es war der 6. Mai des Jahres 1997. Es wurde erstmals die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, dem Sitz des gleichnamigen Museums, vorgenommen. Die Neuen in dieser Ruhmeshalle an jenem Tag waren zum Beispiel die Bee Gees oder Buffalo Springfield, Crosby, Stills und Nash, Jackson 5, Joni Mitchell, Parliament und Funkadelic und die Young Rascals. Also diejenigen, die die US-Musikgeschichte beeinflusst haben, sogenannte Early Influencers, waren Bill Monroe und Mahalia Jackson. Und als Non-Performer nimmt man in die Halle Sid Nathan auf, geboren eben im Jahr 1904 und gestorben am 5.3. des Jahres 1968. Also posthum wurde er aufgenommen. Er starb damals in Florida an Herzproblemen und an einer Lungenentzündung. Diesen einen Tag, den hätte er ganz sicher gerne erlebt. Also er war ja jemand, der sehr bestimmt war, und dann hätte er das Gefühl gehabt, aha, ich habe also doch alles richtig gemacht. In der Begründung für die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame hieß es, seine Zusammenarbeit mit Schwarzen und mit Country-Künstlern half, diese beiden musikalischen Wurzeln zu verschmelzen. Sid Nathan legte mit seiner Arbeit den Grundstein für das, was später zu Rock'n'Roll wurde. Eine der Entdeckungen seiner Firma King Records, beziehungsweise in dem Fall des Unterlabels Federal, war der junge Künstler James Brown. Der sagte später, Nathan gab mir als erster eine Chance, meine Musik zu verwirklichen. Ohne ihn wäre ich nie zu einem Weltstar geworden. Dabei hatte Sid, als er die erste Platte von Brown auf seinem Label hörte, gesagt, was ist denn das für ein Mist? Das ist das Blödeste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Da stottert irgendein Typ immer wieder, bitte, bitte, bitte, was soll das? Das wird nie was werden, niemals im Leben. Dieser Kerl kann sich nicht durchsetzen. Er sollte sich irren. Widerwillig veröffentlichte er die Platte trotzdem, dieses Please, Please, Please, und zwar auf seinem Label Federal. Und im Laufe der Jahre wurde diese Platte 1 Million Mal verkauft. Please, please, please, please. Take my hand. Nun hätte ich in dieser Stunde über Nathan hätte ich noch weitere Titel spielen können, die auf King Records erschienen sind, aber es wäre nichts besonders Neues mehr gekommen. Drum lieber etwas verändern und lieber aus aktuellem Anlass jetzt doch noch eine Viertelstunde lang andere Musik spielen, denn es kam die Meldung über den Ticker, dass Earl Brown gestorben ist. Earl Brown, der Sänger der Gruppe Hot Chocolate. Die erste Plattenveröffentlichung von Hot Chocolate war damals eine Aufnahme, die hieß Give Peace a Chance. Im Original eben ein Titel von John Lennon. Brown hatte dann allerdings vergessen, dass er für eine Coverversion damals die Genehmigung zumindest des Verlages und des Autors brauchte. Dann kam ein Anruf von John Lennon, dem die Hot Chocolate-Version sehr gefallen hatte. Er bot der Band einen Plattenvertrag bei Apple Records an. Aber doch bevor es dann zu den ersten Aufnahmen kam von Hot Chocolate bei Apple Records, hatte Apple überhaupt das Interesse an der Marke Apple Records verloren. Mickey Most hatte gerade erste Erfolge mit seiner Plattenfirma Rack Records und er nahm die Band unter Vertrag. Hier jetzt erstmal von der Gruppe Hot Chocolate der Titel, den sie als erstes aufgenommen haben, eine Reggae-Version von Give Peace a Chance. We are Cesar. All we are saying is give me some chance. All we are saying is give me some chance. Everybody talking about this war and that war. Who's for and not for? The last war, the next war, and nuclear is not for. And what for? Damn love war. Childish man. Rubbish. All we are saying is give me some chance. Jewish and Arabish, Irish and Catholic, militant and immigrant. Them all human, you see, sir? Them all man. Childish. Childish. Peace, brother. Everybody talking about religious separation, racial segregation, repatriation, bringing the United Nations to make conversation. Rubbish, man. Rubbish. About blacking and whiting, hip hippie and hippie, hashish and cannabis, junkie and funky. You ever seen a funky junkie, son? Childish, childish, rubbish. Erste Platte von Hot Chocolate. Und die ist auch wirklich dann noch bei Apple Records erschienen, hier mit Earl Brown als Sänger. Er ist heute gestorben, am 6. Mai ist er gestorben. Jahrgang 1943 bisher, konnte man immer lesen, er sei im Jahre 1948 geboren, aber es ist in vielen Fällen so, dass die Künstler nicht von sich aus gesagt haben, komm, mach mich doch ein bisschen jünger, sondern die Plattenfirmen haben gesagt, ach komm, wenn du so alt bist, sagen die Teenies, oh, was soll so ein alter Mann da oben stehen, dann machen wir dich ein bisschen jünger. Aber nach dem Tod stellt sich dann meist raus, wie es wirklich war. Einer der größten Hits von der Gruppe Hot Chocolate dürfte die Nummer sein, You Sexy Thing. Das Ding kam nochmal in die Hitparade, erstmal im Jahre 1975 und war da überaus erfolgreich. Top Ten Hit auch hier in Deutschland. Aber 1997 kam die Sache nochmal in die Hitparade. Und zwar war der Titel in dem Film The Full Monty ganz oder gar nicht zu hören und wurde deshalb noch einmal erneut zu einem riesengroßen Erfolg. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, Brown ist gestorben, die Stimme von Hot Chocolate. Er war derjenige, der die Hits gesungen hat für Hot Chocolate. Und er war auch derjenige, der die meisten Hits zumindest mitgeschrieben hat für diese Band. Geboren eben im Jahr 1943 in Kingston, Jamaika. Jetzt gestorben an Leberkrebs. Das war's für heute. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg.